Die Nacht neigt sich dem Ende, ein neuer Tag erwacht. Wieder einmal ein Morgen, an dem die Sonne über Alabama lacht. Ich gehe aus der Haustür, geb meiner Frau nen Kuss. Mein Herz lacht vor Freude, weil ich zur Arbeit gehen muss. Yeah! Ah, Neger, an die Arbeit. Es gibt kein Wasser und erst recht keine Freiheit. Stiefe, Tritte, Peitschenhiebe soll meine Antwort sein. Auf, ihr Sklaven, auf, ihr kleinen Negerlein. Bimbo Joe übt den Aufstand, weil ihm seine Arbeit stinkt. Doch er erntet fleißig weiter, wenn man mit der Peitsche winkt. Es gleicht einer Symphonie, das Rasseln von den Ketten. Die Sonne scheint vom Firmament, kein Gospel kann euch hier mehr retten. Ja, Neger, an die Arbeit. Es gibt kein Wasser und erst recht keine Freiheit. Schiefe Tritte, Peitschenhiebe soll meine Antwort sein. Auf, ihr Sklaven, auf, ihr kleinen Negerlein. Senkt sich abends die Sonne, wenn die Arbeit ist getan. Versammeln wir uns brüderlich im Kreis des Ku Klux Klans. Und wieder sieht man Bimbo Joe im Wahne seiner Wut. Doch nun wird er ans Kreuz genagelt, endet in der Flammenglut. Ja, Neger, an die Arbeit. Es gibt kein Wasser und erst recht keine Freiheit. Stiefe, Tritte, Peitschenhiebe soll meine Antwort sein. Auf, ihr Sklaven, auf! Stiefe, Tritte, Peitschenhiebe soll meine Antwort sein. Auf, ihr Sklaven, auf! Ihr kleinen Negerlein.